begrüße euch und Sie natürlich auch ganz herzlich, vor allem auch Tessa Knapp, die heute hier ausstellt und die von 2001 bis 2007 in Köln an der Medienhochschule studiert hat, bei den Professoren Matthias Müller, Marcel Odenbach und Siegfried Zielinski und dort letztes Jahr ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Und ich möchte auch nochmal kurz auf den Ausstellungstitel Blinzeln eingehen, der einen Wimpernschlag bezeichnet. Das heißt, das Blinzeln ist eben ein Augenblick, wie Walter gerade auch schon ausgeführt hat, in dem keine visuelle Wahrnehmung möglich ist, in dem aber die eben gesehenen Eindrücke noch andauern. Das heißt, trotz Schließen des Auges folgt keine Dunkelheit, sondern es bleibt ein Bild erstmal bestehen. Der kurze Moment, der bedeutet einerseits eine Auszeit für das Auge, andererseits für den Geist ein Nachklingen und Andauern des vorhergehend Wahrgenommenen, das aber ja eigentlich gar nicht mehr wirklich existiert. Und dieses Phänomen, das taucht auch in den Videoarbeiten von Tessa Knapp wieder auf, in denen sie diffuse, indirekte Bilder nebelhafter Räume zeigt. Elementar stellt sich bei den gezeigten Arbeiten die Frage nach individuellen Sichtweisen und ihrer Darstellung bzw. ihrer Darstellbarkeit, nach Wirklichkeit und Konstruktion sowie nach Räumlichkeit und Fläche oder auch nach Oberfläche. Tessa Knapp experimentiert mit dem technischen Abbild und der Rekonstruktion von Realität und Räumlichkeit über eine Vernebelung, die Verschleiern und Verdecken bedeutet, geheimnisvolle Weigerung, etwas preiszugeben, und die doch den Blick auf sich zieht und dabei eine künstliche Wirklichkeit erschafft. Die räumlich-zeitlichen Darstellungsoptionen des filmischen Mediums erlauben der Künstlerin eine Kreation von Medienräumen, in denen sie Wahrnehmung, Vorstellung und Anschauung vereint. Tessa Knapp hat ihre Arbeit mit dem Nebel auf der Insel La Palma begonnen, wo die Passatwinde recht zuverlässig für dichten Nebelfelder sorgen. Hier hat sie Material gesammelt, dass sie in der großen Projektion ohne Titel vier Motive hier hinter mir nur bearbeitet hat. Zu sehen ist zunächst eine schroffe schwarz-graue Felsformation, das dunkle Vulkangestein der kleinen spanischen Insel, vor dem ein dichter Nebel vorbeizieht. Abgelöst wird das Bild dann von einer schnell sich bewegenden Nebelmasse, die sehr, sehr dynamisch ist, die so ein Strudel und beim Betrachter damit auch eine gewisse Orientierungslosigkeit, so habe ich es zumindest empfunden, hervorruft, die eben der Nebel ja eigentlich auch, wenn man in den Nebel gerät, nicht im Betrachter, sondern dann im Geschehen hervorruft. Und dieser Nebel, der weist in diesem Motiv einmal auf und gibt den Blick auf einen ja ganz romantisch erscheinenden Berg frei, der dann dort liegt und dann aber fügt sich der Nebel auch schon wieder zusammen, verschleiert schon wieder den Blick, zieht vorüber und man weiß jetzt natürlich, was sich dahinter befindet, aber trotzdem ist es eben wieder dieser Augenblick, wo alles wieder neu verschleiert ist. Und dann folgt darauf dann ein Bild wieder von einem pulsierenden, fast wie ein pulsierendes Standbild, wo der Nebel in einer Felsformation festzuhängen scheint. Und ich finde, spätestens in diesem Motiv, in diesem dritten Motiv, merkt man dann auch, dass Tessa das Material gesammelt hat, es aber durchaus auch bearbeitet hat und auch versucht hat, aus dieser gestaltlosen, diffusen, nicht formbaren Masse eben doch etwas zu formen, etwas zu prägen und das auch zu beeinflussen.